1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht haben wir ein Thema und das Thema heißt Jung und Reich. Und ich möchte gerne in erster Linie mit jungen Leuten sprechen, die reich sind. Also vom jungen Millionär bis vielleicht auch zum Hartz-IV-Empfänger, der durch einen Zufall, durch eine Erbschaft oder einen Gewinn vielleicht 10.000, 20.000 Euro bekommen hat und sich dann aber auch sehr reich fühlt. Und jung, na, unter jung verstehen wir so zwischen 15 und 35, sagen wir mal so. Aber es können gerne auch ältere Zuschauer und Zuschauerinnen anrufen, Zuhörer anrufen, die damals in jungen Jahren vielleicht zu sehr viel Geld gekommen sind und auch mal jung und reich waren. Also, unser Thema Jung und Reich, und wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch, Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Seid ihr jung und reich oder wart ihr mal jung und reich und wollt mir davon erzählen? Ich bin sehr gespannt. Der erste Anrufer heute Nacht ist Oliver und Oliver ist 34. Guten Morgen, Oliver. Grüß dich, Domian. So. Hallo. Schön, dass du da bist. Ja. Also ich fange mal an zu erzählen. Gerne, du bist ein junger, reicher Mann. Ja, kann man so sagen, aber leider nicht glücklich. Nicht glücklich? Nein. Eins nach dem anderen. Erzähl erstmal, inwiefern du reich bist. Also im Jahre 2003, genau am Nikolauswochenende damals, ja, habe ich im Toto 6 aus 45 365.000 Euro gewonnen. Boah. War ein Sechser, ich überrascht, war erschrocken. Hat mich natürlich gefreut, weil ich zu dem Zeitpunkt arbeitslos war. Mitte 20 und dann so ein Irrengewinn, ja, ist natürlich Wahnsinn. Ja. Was hast du da? 300 und? 65.000 Euro. 365.000 Euro. Ja. Und ja, das Geld wurde gut angelegt. Was ist denn das für ein Gefühl, wenn man auf dem Konto, wenn man den Kontoaufzug in der Hand hat und hat 365.000 Euro drauf? Ja, das ist ein Gefühl, man kann es nicht beschreiben. Also an dem Abend, wo ich die Zahlen verglichen habe, man hat es gar nicht glauben wollen, man hat 6 richtige. Mhm. Dann irgendwann hat man es realisiert. Ja. Dann die Frage, was hat man gewonnen? Muss man ja warten, bis die Quoten draußen sind. Ja, genau, genau. Dann hat man diese Summe gesehen, da habe ich mich dann erstmal hingesetzt. Ja, dann da war ja Toto Lotto Niederlassung in Niedersachsen, weil ich hier wohne in Braunschweig, ja, angerufen. Die haben das alles mit mir geregelt. Wem hast du es denn zuerst gesagt, so im Umfeld? Meine Mutter, dann mein Vater und dann erstmal so einen besten Freund. Ja. Und dann hat man erstmal so ein bisschen beiflach gehalten, verstehe, nichts erzählt, aber das hielt nicht lange an, weil ja, es war sowas Tolles, dieses Gefühl. Da hat man das doch nach und nach erzählt. Ja. Und ja, irgendwann hat es dann die Runde gemacht. Wie lange hat es gedauert, bis das Geld dann auf deinem Konto war? Das war gut eine Woche. Ach, so schnell geht das dann? Ja, das war gut eine Woche. Die überweisen wirklich dann 365.000 Euro, ja, und hast du auf deinem normalen Girokonto? Nein, ich habe mir ein Tagesgeldkonto angelegt, da ist es raufgegangen, weil die Summe macht natürlich dann pro Tag schon eine Menge Zinsen. Wie viel Geld hattest du vorher auf deinem Girokonto? Ich war ein sparsamer Mensch, war arbeitslos zu dem Zeitpunkt, hatte ein bisschen was zurückgespart, weil meine Eltern haben mich unterstützt, weil Grundstück hier, aber da komme ich gleich noch zu. Ja. Mit Haus und allem drum und dran, also habe da mit auf dem Grundstück gelebt, hatte zu dem Zeitpunkt gute, ja, so 4.000, 5.000 Euro auf dem Konto. Naja, immerhin. Also, war ich halt nicht Minus, zumindest nicht Minus, nein. Minus. Dann hast du es gleich auf ein Tagesgeldkonto gelegt, wegen der Zinsen. Konto, richtig, und dann mit der Hilfe von meinem Vater, wie gesagt, da komme ich auch gleich nochmal zu, der hat mich dann an die Hand genommen. Und hat gesagt, so komm, wir gehen mal zu den örtlichen Banken, die wir hier haben. Mhm. Bei der einen Bank, dann habe ich das Geld angelegt. Ja. Ja, und bringt gut Zinsen. Ja. Und bin damit zufrieden. So, das heißt, du hast das Geld nicht verballert? Nein, na gut, natürlich eine Kleinigkeit geleistet, einen neuen PC mir gekauft. Ja. Kleine Reise gemacht. Wohin ging die Reise? Ja. Dominikanische Republik. Ja, ist ja nun auch nicht so ein teures Pflaster. Also bist Nein. du... Eher dann auch bescheiden. Keinen Porsche gekauft? Nein, kann ich nicht. komme ich gleich zu. Na, du kommst auf ganz viele Sachen gleich noch. Ja, ja. Also, du hast ja keinen besonderen Luxusgegenstand geleistet. Nein. Nee. Nein. Das Geld auf das Konto gelegt, angelegt bei der Bank. Richtig. Ist das Geld heute immer noch da? Das Geld ist heute noch da. Und warum bist du unglücklich? Ja, ich will jetzt mal kurz weitererzählen, weil das ist nicht alles gehört, was ich habe. Ja. Im Jahre 2008, im August, verstarb plötzlich mein Vater im Alter von 67 Jahren. Mhm. Er hat sein Leben lang gearbeitet, auch bescheiden gewesen. Und ich bin der einzigste Sohn gewesen und er hat mir sein ganzes Vermögen vermacht. Oh. Das ist ein Grundstück, auf dem zwei Häuser stehen, ein Einfamilienhaus und ein Zweifamilienhaus. Also diese Standardhäuser, wie man so, ich sag mal, Baujahr 60er Jahre. Ja. Aber das heißt ja, dass sich dein Vermögen jetzt nochmal enorm erhöht hat. Er selber hatte auch eine Menge Wertpapiere, Anlagen und Bargeld. Wenn ich fragen darf, was hat dein Vater vom Beruf gemacht? Er war Betriebsleiter von einer Firma und hat sich in der Firma noch selbstständig gemacht. Also das heißt... Also ein fleißiger Mann? Ja, er hat sein Leben lang, also er hat nur für die Arbeit gelebt. So über den Daumen. Wie viel Geld inklusive der Werte hast du dann noch zusätzlich geerbt? Also ich sag mal so, was ich heute abzüglich Steuern allen drum und dran habe, also Erbschaftssteuer, ich habe heute ein Vermögen mit Grundstücken allen drum und dran von ca. 1,2 Millionen. Wow. Ja. Das ist natürlich fett. Ja. Das ist fett. Aber das Geld macht mich nicht glücklich. Weil von meiner Mutter habe ich eine Augenkrankheit geerbt, die heißt Retinitis pigmentosa. Mhm. Die Netzhaut löst sich dabei auf. Das geht alles schleichend. Mhm. Ich kann eines Tages komplett erblinden. Und wie ist die Situation im Moment? Aktuell habe ich eine starke Nachtblindheit. Ja. Tagsüber geht es noch. Also ich habe Sehkraft von 40-50% noch. Mhm. Und wie schnell schreitet diese Krankheit voran? Sehr, sehr langsam. Gott sei Dank. Kann man sich jetzt, also ich selber merke es so, also blendempfindlich bin ich, also wenn ich mit einem Bekannten im Auto sitze, Gegenverkehr kommt extrem geblendet. Wie gesagt, in fremder Umgebung, wo es dunkel ist, schlechte Beleuchtung ist sehr schlecht. Ich kann abends nicht alleine weggehen, mal so in die Stadt irgendwo ein Bierchen trinken oder so. Ah, das geht nicht. Geht nicht. Das geht nicht. Alleine auf keinen Fall. Auch Hemmungen, jemanden anzurempeln, das ist selbst, wenn man irgendwo ist, wo es, ich sag jetzt mal, Gaststätte, Verstehe. Kneipe, Disco. Man kann gegen diese Erkrankung nichts Therapeutisches unternehmen. Keine Heilung. Kann nur abwarten. Hoffen, dass die Forschung eines Tages sagt, wir haben was. Bist du denn auch noch berufstätig? Nein. Also das hat jetzt aber nichts mit der Augenkrankheit zu tun. Ich bin gelernter Einzelhandelskaufmann, habe eine Lehre gemacht, habe danach ein paar Jahre gearbeitet, viele Zeitverträge. Du brauchst es ja auch nicht. Da ist ja genug Kohle da. Ich sitze nicht zu Hause voll rum. Ich mache so Nachbarschaftshilfe bei älteren Leuten, so Gartenpflege, Winterdienst. In den Wintermonaten, doofe Sache, oder sagen wir mal so, hört sich blöd an, verkaufe ich Wurst und Kartoffeln, was ich von einem Landwirt einkaufe und dann so verkaufe, verdiene ich nicht viel dran. Ist so ein Hobby. Ja, ist ein Hobby, richtig, genau. Du sagst, die Erkrankung hast du von deiner Mutter geerbt, deine Mutter lebt noch. Meine Mutter lebt noch, Ist deine Mutter jetzt in etwas höherem Alter, dann erblindet schon? Sie ist jetzt 65. Ja. Bei ihr wurde die Krankheit festgestellt 1978. Mhm. Vorher war nichts und heute ist sie erblindet, ja. Ja. Wie ist dein Verhältnis zu deiner Mutter? Sehr gut. Sehr gut. Nun kann man ja sagen, Nebenhaus. Das ist natürlich alles schlimm, wenn man eine solche Erkrankung hat und selbst alles Geld der Welt hilft einem dann nicht, die Erkrankung zu heilen. Aber es ist doch ein beruhigendes Gefühl, so viel Geld auf der Kante zu haben und zum Beispiel nicht arbeiten zu müssen. Das beruhigt mich, aber Zukunftsängste, dass ich mal eines Tages alleine dastehe, zum Beispiel, ich wünsche mir eine Freundin, ich sag's mal so, bin alleine, seit 7 Jahren jetzt solo und wo soll man jemanden kennenlernen? Sehr schwer. Ja, wo soll man jemanden kennenlernen? Ich will das Internet, aber da ist nicht alles Gold, was glänzt. Ja. Alleine weggehen kann ich, wie gesagt, nicht. Freundeskreis ist sehr klein. Ja. Also da kann ich jede Woche mal oder am Wochenende einer sagen, so komm, ich fahre mit dir in eine Stadt. Also kann man sagen, dass du ein einsamer Mann bist? Ja. Du bist ein reicher Mann, reicher junger Mann. Unabhängiger Mann, aber einsam. Ja. Hast du denn bemerkt, dass das Mädels auch damals schon bei dem, als du den Gewinn gemacht hast und später, als du ihn auch noch geerbt hast, dass es da schon Frauen gab, die sich an dich rangemacht haben, wo du skeptisch warst, das machen die nur wegen des Geldes? Also meine damalige Ex-Freundin, also ich bin, wo ich gewonnen habe, so ein halbes Jahr vorher bin ich mit ihr auseinandergegangen. Sie kam dann an, kannst du mir mal und meinem neuen Freund 5.000 Euro leihen? Hast du es gemacht? Und nein, natürlich nicht. Gab es denn viele Leute so aus deinem Umfeld, die dich angebettelt haben? Nein, also ehrlich gesagt keiner. Ich sag mal, ich bin eigentlich selbst schuld gewesen, also auf die Reise in die Dominikanische Republik habe ich eine damalige Bekannte mitgenommen, eingeladen. Ja. Ja, der Kontakt ist dann, sag mal, so ein halbes Jahr nach der Reise dann abgebrochen. Also da sage ich mal, ausgenutzt. Ne? Ja, ja. Also sagen wir so, die Situation der Einsamkeit, die wäre ja genauso gegeben, wenn du jetzt keine Million auf dem Konto hättest. Richtig, die wäre trotzdem da. Die wäre trotzdem da. Wahrscheinlich müsstest du dann noch irgendwie noch arbeiten, einem Beruf nachgehen und wärst noch anders belastet. Hast du mit dem Geld, mit dem vielen Geld, was du hast, bekommen hast, auch ein bisschen was Gutes getan? Hast du was gespendet oder unterstützt du irgendjemanden? Du hast gerade ja schon so Andeutungen gemacht, dass du... Also ich sag mal so, jetzt zum Beispiel, als letztes Jahr die Erdbebenkatastrophe in Haiti war, habe ich eine Kleinigkeit gespendet. Ja. Nicht so die Massen, waren 50 Euro. Ja. Ja, weil ich mal ein bisschen skeptisch bin, kommt das Geld auch wirklich da an. Ja. Dann hier bei uns im Ort habe ich jetzt im Dezember erst wieder für die Kirche, freiwilliges Kirchengeld, eine Kleinigkeit, waren 25 Euro gespendet. Ja. Ich bin im Schützenverein. 25 Euro ist ja nun wirklich nicht so viel. Nein, dann bin ich noch im Schützenverein. Oder mal ein 100er raus oder ein 500er. Ja, ich sag ja, bin im Schützenverein. Natürlich aktiv schießen, wegen den Augen nicht mehr so möglich. Ich bin da jetzt nur schon seit 21 Jahren dabei. Mhm. Früher war es Schießen besser, ist klar. Heute bin ich einfach nur, ja, ich möchte dabei sein. Mhm. Aber im Schützenverein lernt man ja wahrscheinlich auch keine Frauen kennen. Oder sind da auch Frauen? Nein, auch. Also der Verein ist leider überaltert, muss man so sagen. Denkst du manchmal darüber nach, wie das Schicksal so mit dir gespielt hat, dass das ja ein irres materielles Glück ist, was da auf dich niedergekommen ist? Ja. Da denke ich oft drüber nach, dass das eine so gut und das andere so schlecht. Ja. Ne? Ist so, ja. Ich sag immer so, wäre lieber, man hätte das Geld nicht, man hätte ein Dach über dem Kopf, genug Geld für Essen und Trinken, aber die Gesundheit. Ja, das ist natürlich so eine Aussage, die würde wahrscheinlich jeder unterschreiben, dass das das Wichtigste ist, klar, auf jeden Fall. Ja Oliver, was denkst du weiter zu unternehmen mit in Sachen Einsamkeit? Ja, die Hoffnung nicht aufgeben. Naja, die Hoffnung darf man nicht aufgeben, man muss aber auch was tun, ne? Nur hoffen reicht nicht. Annonce in der Zeitung hatte ich vor kurzem erst. Mhm. Hat sich keiner gemeldet. Mhm. Über das Versuchen, über das Internet, vielleicht mal über einen Chat durch Zufall jemanden kennenzulernen. Man muss alles versuchen. Ja, klar. Auf jeden Fall. Vielleicht sage ich mal so, hört sich vielleicht ein bisschen blöd an, vielleicht heute Abend, wo ich mit dir telefoniere, wird irgendwo da draußen jemand und wir sagt, sind, Mensch, ja, wir sind hier ja keine Kontaktbörse. Bei euch, ne? Nein, ist klar. Du weißt, ne? Das mache ich immer nur in ganz krassen Fällen, wo jemand wirklich sehr, sehr schwer getroffen ist oder krank ist. Ja, also. Klar. Das ist richtig. Noch eine Frage zu deinem Geld. Ist das immer noch so ganz konventionell? Liegt das bei der Bank oder hast du es auch irgendwo investiert noch? Nein, also es liegt bei der Bank. Ja. Viel angelegt, Wertpapiere. Hast du denn bei dem Finanzcrash vor ein paar Jahren, hast du da Verluste gemacht? Nein, das ist also, manche sind die Ausschüttungen, so nennt sich das ja, die sind dann ausgeblieben, aber das Kapital, was angelegt war, war davon nicht berührt. Ich verstehe. Also du bist auch jemand, der da sehr vorsichtig und konventionell mit und konservativ mit umgeht, ne? Ja. Und mein Banker, mit dem bin ich per Du mittlerweile schon, sehr gutes Verhältnis, dem kann ich vertrauen und er weiß auch, wie ich es angelegt haben möchte. Verstehe. Also, das war unser erster junger Millionär heute. Oliver, danke dir, dass du uns das erzählt hast und wünsche dir natürlich erstmal in erster Linie, dass die Augenkrankheit nur sehr, sehr langsam voranschreitet. Ja, ich hoffe. Und dass doch die Liebe irgendwann in dein Haus flattert. Das wäre natürlich eine schöne Sache. Das hoffe ich, ja. Alles Gute von Herzen. Hoffnung nicht aufgeben. Genau. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat, dass ich zu dir durchgekommen bin. Hat mich auch sehr gefreut. Alles Gute, Oliver. Ja. Tschüss. Das wünsche ich dir auch. Dankeschön, tschüss. So, meine Lieben, solltet ihr gerade eingeschaltet haben. Unser Thema heute Nacht heißt Jung und Reich und ich möchte gerne mit jungen Leuten reden, so von zwischen 15 und 35, die reich sind, vielleicht sogar Millionäre sind, aber auch mit jungen Leuten, die gar nicht Millionäre sind, aber sich irgendwie reich fühlen, weil sie vielleicht ganz arm waren bis vor kurzem und durch einen Zufall 30.000 Euro oder sowas gekriegt haben. Und aber auch gerne mit älteren Leuten, die damals jung waren und reich wurden. Als sie jung waren, reich wurden, so wollte ich sagen. Also, Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Hier ist Kai und Kai ist 23. Guten Morgen, Kai. Morgen, Domian. Hallo, Kai. Auch ein reicher junger Mann. Boah, was heißt reich? Ich hab schon ein paar Schweinchen, ne? Erzähl mal ein bisschen aus deinem Leben. Was machst du vom Beruf? Ich bin Bordellbesitzer. Bordellbesitzer? Jo. Da macht man natürlich Kohle. Boah, was heißt Kohle, ne? Also, man lebt schon wie die Made im Speck, sag ich. Du bist ja sehr jung noch, ne? Mit 23. Ja. Ist das so in schon sehr unüblich, sag ich immer. Auch in eurer Branche? Ja, was heißt Branche? Also, ich hab... Also die meisten sind schon älter, da hast du recht. Bordellbesitzer? Bist du ein Zuhälter? Was für Zuhälter? Ich bin Geschäftsmann. Du bist Geschäftsmann? Ich frag nur. Ja, kein Problem. Ne? Zur Klärung einfach. Wie lange hast du schon diesen Laden, dieses Geschäft? Also den Laden habe ich jetzt seit 1,5 Jahren. Ja. Und ist eigentlich dadurch entstanden, dass mein Onkel halt verstorben ist. Ja. Und ich den dann halt nur dann übernommen habe. Ach so, der Onkel war auch schon in dem Bereich tätig. Ja, der hat ihn davor gemacht. Was hast du gelernt? Hast du irgendein... Ich hab gar nichts. Du hast gar nichts gelernt? Nee, strohdoof. Na, strohdoof wirst du nicht sein, wenn du so ein... Wie groß ist der Laden denn? Also ich habe 21 Mädchen. Ja. Sprich... 20. Angestellte? Wie bitte? Angestellte? Ja, Angestellte. Ja. Hm. Und ja, ich habe 23 Zimmer, also plus minus 2 Frauen habe ich immer da. Ja. Und ich sage mal, besser als Fritten aus dem Müll, oder ne? Ja. Hat dein Onkel dich denn da so angelernt in diesem Bereich? Also ich habe ein bisschen reingeschnuppert, aber ich habe mir das, was ich jetzt weiß, das habe ich mir so angeeignet halt durch die Zeit. War das schwer am Anfang? Was heißt schwer? Stell ich mir schwer vor, wenn ich so gar keine Ahnung habe und dann plötzlich so ein Haus führen soll. Ja, also ich habe ja auch ein paar Kollegen, die kennen sich damit aus, die halten einen in der Hand und die... Unterstützen dich da ein bisschen, sagen dir, wie das abläuft und so. Aber du bist der Boss. Ich bin der Boss, ja. Das läuft alles nur über dich. Das läuft alles über mich. Da ist ja viel Organisation, da ist viel Schreibkram, da ist Buchhaltung, da ist Gastronomie. Ich bin eigentlich nur, mein Name steht da und ich laufe da ein bisschen rum und führe das Ganze. Ja. Kannst du so grob sagen, wie groß jetzt schon dein Vermögen ist? Mein Vermögen kann ich nicht sagen. Kann ich überhaupt nicht sagen. Was für ein Auto fährst du? Ich fahre ein SLK, ich habe eine M-Klasse und ich habe einen Porsche Cayenne. Oh ja, wir verstehen schon. Ja. Wir verstehen schon, das ist natürlich schon krass. Ja, das ist schon ein bisschen gut. Boah. Und wie wohnst du? Ich bin im Penthouse, kann man sagen. Hm. 320 Quadratmeter. Ja, auch bescheiden würde ich eher sagen. Ja, ist ein bisschen bescheiden. Genau. Ja. Kannst du denn... mir so grob sagen, was du im Monat so verdienst, wenn alles abgezogen ist? Der reine Gewinn? Ja. Boah, gute Monate sind das so 40 Schlappen. 40.000? Ja. Ja gut, das ist natürlich eine ganze Menge Geld. Da kriegst du schon hin. Das ist ja wahnsinnig viel Geld für einen 23-jährigen Kerl. Wahnsinn. Ja, das hat nicht jeder, ne? Absolut nicht. Ich hoffe mal, ich gehe davon aus, dass du deine Angestellten gut behandelst. Boah, was ist gut behandeln? Wer gut arbeitet, der wird gut behandelt. Ja. Und wer Faxen macht, der fliegt raus. Ja, okay. Das ist ja in jedem Betrieb so. Natürlich, so ist das Geschäft. Ja. Wenn wir auf die Nase tanzen, da kann ich mittanzen. Ist ja kein Problem. Ja. Leben deine Eltern noch? Meine Eltern leben, aber die wohnen nicht in Deutschland. Die sind in Polen. Ah, aber die wissen Bescheid, was du machst. Ja, aber ich habe zu denen keinen Kontakt. Ach so. Gibt es denn noch Verwandtschaft? Ich habe ein paar Cousins hier und das war's. Bist du denn... polnisch stämmig, oder? Ich bin polnisch stämmig, richtig. Ja. Fette Autos, hast du gerade gesagt. Du hast eine irre Wohnung, das frisst natürlich alles sehr viel Geld. Aber dennoch wird ja noch was übrig bleiben. Was machst du so mit deinem Geld? Ich rumwerfen. Ich lebe wie die Made in Speck. Ich bin jung, ich gib's aus, ich hab Spaß. Ja. Ich vermute mal, dass du dann aber auch eine ganze Menge falscher Freunde um dich herum hast, ne? Die von deinem Geld profitieren wollen. Falsche Freunde? Falsche Freunde, ja. Nee, auf keinen Fall. Nee? Nein. Hast du da einen Blick für? Ich habe ja keine armen Freunde. Die haben alle Geld. Achso, die sind alle genauso reich. Die haben alle ihr eigenes Geld, die brauchen von mir nichts. Wenn du in Urlaub fährst, wohin fährst du? Urlaub war ich noch nicht. Warst du noch nicht? Ich bin in Deutschland, reise ich rum und Ausland. Mal gucken. Weil du den Laden nicht allein lassen möchtest, oder warum? Ja, genau. Hm. Muss immer in der Nähe bleiben, falls irgendwas Großes da passiert. Hast du eine Freundin? Ich habe keine Freundin, nee. Wie kommt das? Brauche nicht, was soll ich damit? Naja. Was ich haben will, das holen wir von meinem Mädchen und das reicht. Ja. Was machen die dann so? Wie, was machen die so? Ja, ich meine, die sind dann auch bereit, mit dir in die Kiste zu gehen. Ja, denen bleibt ja nichts anderes übrig. Ja, naja gut, also. Wenn ich mit dem Finger schnipse, dann haben die zu tanzen. Ja. Klingt doch so ein bisschen wie Loddl, ne? Wie ein Zuhälter. Wie was? Er klingt doch ein bisschen wie ein Zuhälter. Ich bin kein Zuhälter, ich bin Geschäftsmann. Ja. Naja, ich wundere mich da nur so ein bisschen drüber. Nee, nee. Hast du denn keine so Sehnsucht, dich mal zu verlieben? Nee. Früher hatte ich ein paar Beziehungen, aber das ist überhaupt nichts für mich. Ja? Warum nicht? Ich weiß nicht. Ich habe Probleme damit, mich anderen, wie soll ich das erklären? Anzuvertrauen. Ja, genau, so kann man das sagen. Hast du denn einen ganz guten Freund? Ich habe mehrere Freunde, die kannte ich aber allerdings auch, bevor ich den Laden übernommen habe. Ja. Also die kannte ich von früher noch. Sind das so Freunde, wo du wirklich vertraust? Also das ist besser als Familie. Die gehen für dich durch dick und dünn und umgekehrt auch? Auf jeden Fall. Mhm. Du bist... Bitte? Was? Nee, du bist ja mit 23 schon so beruflich erfolgreich und machst so viel Kohle. Was ist dein Ziel? Wo willst du hin? Kohle, immer mehr. Und was willst du dir noch leisten mit dem vielen Geld? Keine Gedanken gemacht. Vielleicht mal ein großes Haus kaufen. Mhm. Mal gucken. Ich habe ja... Mein Leben ist ja noch jung. Mir stehen alle Türen offen. Gibst du Geld für Drogen aus? Drogen? Ja. Ich nenne doch keine Drogen. Ja, ich kann ja mal fragen. Kennt man ja alles aus der... Nimmst du Drogen? Nein. Ich nehme auch keine Drogen. Nein, aber man hört ja so einiges im Milieu, dass da auch viel gekokst wird und... Ja, es wird auch viel geredet, ne? Man darf nicht alles glauben, was erzählt wird. Ja, aber unter uns, du wirst dem zustimmen, dass natürlich Drogen im Milieu auch ein Thema sind. Ja, natürlich ist es ein Thema. Ja. Wenn du zum Zahnarzt gehst, jeder dritte Zahnarzt ist Alkoholiker, das wird genauso geredet. Ja. Das wird immer viel erzählt, du musst nicht alles glauben. Ja. Also 40.000 Euro, drei dicke, fette Autos, eine Penthouse-Wohnung, 300 Quadratmeter. 320 Quadratmeter, genau. Und das Ziel ist noch mehr zu holen. Das Ziel ist immer mehr, immer weiter, immer größer. Hast du nicht vielleicht die Sehnsucht mal nach einer Familie, nach Kindern? Oh, später vielleicht. Ich habe ja noch genug Zeit. Mit 23 hat man noch ein bisschen Zeit. Mal Geld schaffen und viel für später anhäufen. Ja. Ich hoffe, dass du ein anständiger Kerl bist und bleibst. Ich bin ein ganz anständiger Kerl, da brauchst du keine Angst zu haben. Ja, und auch, dass du deine Mädels ordentlich behandelst. Das ist mir wirklich sehr wichtig. Ich habe nichts gegen einen erfolgreichen Geschäftsmann auch in diesem Bereich. Ja. Aber es muss alles fair zugehen. Du das ist wichtig. Alles korrekt. Ja. Da brauchst du dir keinen Kopf machen, Domian. Ja. Kai, dann danke ich dir für die offenen Worte und dass du angerufen hast. Alles Gute. Ja, gleichfalls. Tschüss, dankeschön. Tschüss. 0800 220 5050 zu unserem Thema Jung und Reich hat auch angerufen Rico. Und Rico ist 18. Guten Morgen, Rico. Hallo, guten Tag, Domian. Hallo, Rico. Ja, wo fange ich an? Du bist auch reich. Ja, aber nicht auf Wege, die legal waren. Auf illegalen Wege? Ja, auf illegalen Wege. Erzähl. Ja. Also es fing an, als ich so 17 war, Ende 17, wo ich Anfang 17, Entschuldigung, ja. Da habe ich angefangen mit einem Freund, beziehungsweise der hat mich darauf gebracht, über falsche oder frei generierte Kreditkartennummern in Versandhäusern teure Wertsachen, Artikel zu bestellen, also Multimedia-Ware. Mhm. Die habe ich dann natürlich geliefert bekommen, habe die dann auch unterschrieben. Und man ist natürlich sehr naiv, dass man dann so viel Geld macht, man wird nicht erwischt, man ist jung. Und nachdem die ersten Früchte davon rausgezogen sind, dass dann iMacs kamen, Apple MacBooks und wir die dann über eBay verkauft haben, privat verkauft haben, ja. Für 100 oder 200 Euro weniger wie im Shop, ja. Dann springt natürlich auch jeder an, ja. Ist natürlich klar. Ja, ja, klar. Und die waren auch original verpackt, also OVP, die Rechnung war dabei, alles war dabei. Und so hat man dann halt immer Geld gemacht. Dann hat also ein iMac kostet im Laden 1.400 Euro und wir haben den natürlich dann für 1.100 Euro losbekommen. Ja. Dann halt im großen Stile. Und es war dann meistens so, wenn man dann nach Hause gekommen ist, man war schon zu Hause und dann kam der Paketwagen und man musste denen schon echt helfen, die Pakete aus dem Wagen zu tragen. Ich gehe mir davon aus, dass du mit 17 noch bei deinen Eltern gewohnt hast, oder? Ja, ich habe nur bei meinen Eltern gewohnt. Jetzt kommt das Kuriose. Ich habe natürlich, meine Eltern sind sehr naiv. Also ich habe da immer eine Ausrede gefunden. Ich habe immer gesagt, ich arbeite da mit denen und denen zusammen. Mhm. Habe sehr oft gelogen und meine Eltern sind halt nicht hintergekommen. Beziehungsweise meine Mutter war auch irgendwie machtlos, weil sie sich nicht durchsetzen konnte. Warst du offiziell noch Schüler? Ich war offiziell noch Schüler, ja. Das heißt, ihr habt auf diesem hochkriminellen Wege sehr viel Kohle gemacht. Sehr, sehr viel Kohle. Im Endeffekt sind wir keine Schlimmer, also überhaupt nicht aggressiv oder sind eigentlich auch in einem sehr sozialen Umfeld. Es ist nicht so, dass wir jetzt eigentlich so sind, dass wir und dafür gezeichnet sind, solche Geschäfte zu machen. Wir haben uns davon auch nichts anmerken lassen. Wie viel Geld ist denn da rumgekommen? Also wir haben zwar eine Laufzeit von einem Jahr und da haben wir so 50.000 bis 60.000 Euro gemacht. 50.000 bis 60.000 Euro. Jetzt, wem habt ihr eigentlich direkt geschadet? Geschadet haben wir niemanden, da die Kreditkartennummern frei generiert waren. Das war für uns auch jetzt im Endeffekt, wo ich darüber nachdenke und ein bisschen schlauer draus geworden bin, sehr wichtig. Weil das Schlimmste, was wir halt hätten machen können, da andere Menschen Schaden zuzufügen, finanziellen Schaden, durch unseren Vorteil. Das ist ja völliger Quatsch, was man da machen kann. Also so haben, den Schaden haben die Banken getragen? Nee, das Witzige ist, Domian, Kreditkartennummern sind im Internet frei erhältlich. Die gibt so eine Seite, da kann man draufgehen, da sind Bank- und Kreditkarten, die frei generiert sind. Die gehören niemandem, aber die sind so generiert, dass sie von allen Systemen akzeptiert werden. Und die Sache ist halt, davon haben wir das dann halt kopiert, haben das eingefügt und die Sachen sind akzeptiert worden. Und die meisten Versandunternehmen sind ja so, die buchen erst nach Lieferung ab. Ah ja, also das heißt, den Schaden haben die Versandunternehmen. Genau, nur die Versandunternehmen haben den Schaden gehabt. Ich höre jetzt so daraus, dass die Sache irgendwie aufgeflogen ist. Genau, die Sache ist aufgeflogen. Es kam dann, ich bin dann mit einem Haftbefehl gesucht worden, kurz darauf, beziehungsweise ist. Das war man natürlich bei der Polizei und weil die Situation natürlich ausweglos war, waren wir natürlich geständig. Ich habe gesagt, das und das. Wie ist das denn aufgeflogen? Wir haben das erst in Internetcafés gemacht natürlich, weil wir auch ein bisschen nachgedacht haben in der Situation und dann war ein Fehler. Es war mal eine Zeit lang, das war schlimm, wenn wir mal ein, zwei Wochen nichts reinkamen, dann mussten wir einen anderen Weg finden, wie Geld reinkam. In dem Sinne, dass wir dann sogar von zu Hause was gemacht haben. Und da wird natürlich die IP gespeichert. Ah ja, verstehe. Und somit ist das natürlich dann im Gesamtpaket aufgeflogen. Ah ja. So, Haftbefehl. Haftbefehl, genau. Ich wurde dann, bei der Polizei war auch geständig und halt, da ich und mein Komplize natürlich unterwegs waren und auch noch Geld gemacht haben in der Zeit, nichts draus gelernt haben, wollten die uns vom Ort trennen. Sozusagen. Das habe ich nicht verstanden. Also es gab einen Haftbefehl und du warst geständig. Und dann habt ihr trotzdem weitergemacht? Ja, weil da wohl noch, die Staatsanwalt meinte wohl noch, dass wir da Sachen vertuschen könnten oder beziehungsweise nicht alles, aber das war auch Quatsch. Wurde dann auch sehr frühzeitig aus der Untersuchungshaft entlassen. Ich war in Herford. Wurde sehr, sehr frühzeitig aus der Haft entlassen. Ja und dann habe ich ein Schreiben bekommen, dass die Anklageschrift wegen Betrug teilweise fallen gelassen wurde. Oh, warum? Ja. Das weiß ich auch nicht. Ich weiß nicht, ob es aus dem, Domian, das kann ich mir nicht erklären. Es ist nur noch eine Sache, ich wurde nur noch für einen Teil verurteilt. Zu zwei Jahren Bewährung. Zwei Jahren Bewährung, genau. Ich wurde nur noch zu einem Teil auf Bewährung verurteilt. Und dein Freund auch? Mein Freund hat auch zwei Jahre bekommen, das Mindeste. Auf Bewährung? Genau. Und was ist mit dem Schaden, den ihr angerichtet habt, diese 50.000? Wohin müsst ihr irgendwas zahlen? Ich habe immer Mahnungen bekommen. Es kommen jetzt immer noch kleine Mahnungen, es kommen Kleinbeträge, aber Domian, also wenn du überlegst, was ich dir gesagt habe, was wir an Geld gemacht haben, kommen jetzt zu Mahnungen, also sagen wir Sachen, der größte Online-Shop, der jetzt noch eine große Mahnung schickt, das sind mit 2.500 Euro, mehr kommt da nicht mehr. Das sind wenige Briefe und der Rest ist eigentlich, da kommt nichts mehr, ich weiß auch nicht. Okay, aber das Geld, was ihr eingenommen habt, diese 50.000, wo sind die? Da haben wir noch weg. Also wie weg? Eigentlich nichts mehr übrig. Und ausgegeben? Ich bin eigentlich mit dem Geld, habe ich nicht so viel gemacht. Ich habe sehr viele Menschen, die ich gern habe, damit was Gutes getan. Also ich habe eine Freundin seit 3 Jahren, mit der habe ich natürlich auch Geschichten erzählt. Der habe ich sehr viele Sachen gekauft, weil die kamen auch nicht aus so guten Verhältnissen. Ich habe sie einfach glücklich gesehen, habe ihr Sachen ermöglicht, die sie jetzt nicht ermöglicht kriegen konnte. Klingt natürlich jetzt gut, wenn du dich so darstellst, dass es Leuten gegeben natürlich hast. Natürlich habe ich mir auch meinen eigenen Luxus gegönnt. Ja. Das will ich gar nicht abstreiten. Aber nochmal die Frage, diese Versandhäuser, die da geschädigt wurden, die stellen keine Regressansprüche an euch und fordern das Geld zurück? Anscheinend nicht alle. Also wie gesagt, es kommen noch kleine Beträge. Das ist ja wunderbar. Es kommen noch kleine Beträge, aber anscheinend nicht viele. Mhm. Ja, und gut, also du hast jetzt definitiv nichts mehr von der Kohle übrig in deinen Händen. Es ist nichts mehr übrig. Ich hatte kurz vor der Verhandlung war eigentlich der größte Teil weg. Der Grund war, dass ich will mich da jetzt auch nicht gut reden oder rausreden. Ja. Der Grund war, meine Mutter hatte immer auf beiden Augen nur noch 30% Sehkraft. Ja. Und da war die Bindehaut entzündet und ihr konnte halt nur durch eine OP geholfen werden. Klingt natürlich alles hier sehr rührig. Ja, nur durch eine OP geholfen haben. Ich habe ihr das Geld auch gegeben. Mhm. Hab's mir natürlich auch im Endeffekt habe ich es mir natürlich auch immer wieder zurückgeholt. Wenn ich jetzt mal wieder kein Geld hatte und bin ich meiner Mutter oft auf den Senkel gegangen, hast du mal 50 Euro, hast du mal 100 Euro. War das eigentlich so, dass diese 50.000 ihr zusammen erwirtschaftet ist gut, also ergaunert habt, oder jeder 50.000? Viel zusammen, also ich würde sagen, einzeln kann man schätzen, also einzeln jeder von uns 25 bis 20.000. Ja. Und dein Freund, was hat der mit dem Geld gemacht? Mein Freund ist, der hat Drogen gekauft. Drogen, ja. Mhm. Der hat sein Geld mit Drogen gemacht. Also jetzt mit schlimmen Drogen, mit Marihuana. Das Geld ausgegeben für Drogen? Ja, weiterverkauft. Achso. So, du bist ja mal gerade erst 18 Jahre alt. Ja. Und hast du so ein Hardcore-Ding hingelegt. Ja. Und bist aufgeflogen. Wie denkst du denn jetzt über das, was da passiert ist? Ich würde natürlich gerne alles rückgängig machen. Also wenn ich jetzt so überlege, ich würde alles rückgängig machen. Besonders da ich jetzt merke, ich habe jetzt zwar noch eine Verhandlung auf, jetzt nicht wegen Betrug, ist wegen einer anderen Sache. Was ist das für eine Sache? Das ist eine gefährliche Körperverletzung. Oh. Aber Domian, versichere ich, also ich bin mir da ganz sicher, dass ich da mit einem Freispruch rausgehe. Du klingst gar nicht so gefährlich. Nein, das ist auch nicht so. Also da gehe ich mit einem Freispruch raus, da bin ich mir ganz sicher. Das war, weil ich von zwei Leuten angegriffen wurde. Mhm. Und mich, also zwei Nazi-Punks, kann man sagen. Okay, und, also, okay, vertiefen wir das mal nicht, das können wir jetzt eh nicht jetzt weiter klären. Ja. Was sagen denn deine Eltern eigentlich zu den Geschichten? Ich habe mich entschuldigt, also das ist das Einzige, was ich machen konnte. Natürlich fanden sie es nicht okay und sie haben auch ein bisschen Abstand genommen. Also das ist schlimm für Eltern. Nicht mehr so ernst genommen. Ich wollte sagen, das ist sehr schlimm für Eltern. Das ist sehr, sehr schlimm für Sohn das macht. Ja. Bist du Einzelkind? Ich bin, nein, ich habe noch einen Bruder und noch einen Bruder. Ein Bruder, der lebt auch bei uns noch zu Hause, der macht nicht viel. Hm. Und ein Bruder, der sehr stark zu mir hält, der ist gut im Berufsleben. Sozialen Berufsleben. Ja, bist du jetzt immer noch Schüler? Nee, ich wollte jetzt direkt im Februar mit der Schule weitermachen. Ja. Ich habe meinen Realschulabschluss. Ja. Wollte mit Schule weitermachen. Jetzt habe ich aber ein Vorstellungsgespräch am Montag mit einem sehr seriösen Unternehmen. Mhm. Und da freue ich mich eigentlich sehr drauf, dass ich da, das ist einfach die Sache, auch wo ich mir jetzt sage, du brauchst jetzt keinen illegalen Geldweg mehr finden. Ja. Das hilft mir, um zu sehen, im Leben gibt es doch was dich aufbauen kann und du kannst es doch schaffen zu was Besserem. Ja, finde ich gut. Das gibt auch eine Struktur in dein Leben, wenn du jetzt eine Lehre machst. Und was hast du daraus gelernt? Was ich daraus gelernt habe, erstens die Zeit in der Untersuchungshaft, auch wenn sie kurz war, war schrecklich. Das war erstens, das fürchte ich nie wieder. Mhm. Haft ist wirklich, das wünsche ich niemanden. Mhm. Das kann ich auch, mittlerweile ist es leider so, wir sind nicht mehr die Einzigen, die das machen im Internet. Mhm. Also man hörte schon auch allgemein, dass sich das vertieft hat. Mhm. Und ich kann da auch jeden raten, dass man halt die Finger davon lassen soll, dass man es am Ende immer bereut und dass man irgendwann sein Geld auch eigenständig macht. Ja. Und dass es sich auch viel schöner anfühlt. Als absolut, das, was wir absolut. Da im Moment tun. Also es fühlt sich viel schöner an, wenn man auf ein Bankkonto auszuguckt und sagt, man sagt, das habe ich erarbeitet. Das habe ich selbst erarbeitet, na klar. Das, ne? Und das ist einfach, und man lebt ohne Druck. So Rico, jetzt wünsche ich dir, dass du deine Ausbildungsstelle bekommst, dass das gut klappt. Und ich hoffe mal, dass du da wirklich unschuldig bist in der anderen Sache und dass das dann auch bereinigt ist und dass das Ganze einfach dich aufgerüttelt hat, aber es hört sich auch so an und du einen anderen Weg jetzt gehst. Das werde ich gehen. Also ja, bin ich mir ganz sicher, da habe ich den Weg zu. Alles Gute wünsche ich dir, viel Erfolg. Danke, Domian. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050. Thema Jung und Reich und ich bin verbunden mit Tino. Tino ist 25, guten Morgen. Moin Domian. Hallo Tino. Hallo, servus. Ich wollte erstmal sagen, ich bin kein Fan von deiner Sendung, aber habe trotzdem heute angerufen. Also umso mehr ehrt es mich, wenn du kein Fan bist und trotzdem anrufst. Das freut mich, weil es war einfach so, dass ich mich bei dem Thema spontan angesprochen gefühlt habe. Ja. Es ist Folgendes zu meiner Sache. Also ich bin halt in sehr wohlhabenden Verhältnissen groß geworden. Mhm. Das heißt, auch halt im eigenen Haus, schöne Urlaube, viel Spaß und ja, alles, was dazugehört. Was ist der Papa vom Beruf? Der war im Textilhandel tätig. Ja. Hat da sein Geld verdient und natürlich hat das auch auf mich irgendwie abgefärbt. Ja. Aber ich habe dann auch immer gelernt, dass halt Geld haben heißt, undercover zu bleiben. Ja, das heißt also diskret zu bleiben. Diskret zu bleiben, mhm, genau. Mhm. Weil das ist halt auch bei diesen ganzen Neureichen manchmal ein bisschen zum Heulen, finde ich, eben mit 3-4 Autos, Penthouse, Wohnung und dieses ganze Zeug. Würdest du nur damit ich so eine Vorstellung habe, würdest du sagen, dass dein Vater schon ein Millionär ist? Ja, also so kann man sagen halt, aber mindestens. Ja, das ist das Ding. Aber cooler Mensch. Mhm. Und dann war aber irgendwann so, dass ich selber halt auch Geld machen wollte. Also das heißt, ich bin selber im Handel tätig, mhm, habe aber nebenbei eben noch, zieh so ein bisschen aus dem Hintergrund die Fäden. Ja. Also das heißt... Darf ich fragen, in welchem Handel du tätig bist? Ja, kann ich sagen. Also es hat was mit Einrichtungen und solche Sachen okay zu tun. Okay, ja? Klar. Mhm. Das ist halt eher undercover, aber wir haben uns dann auch nebenbei halt an ein, zwei Geschäften halt beteiligt. Mhm. Das war einfach so, dass man dann auch mal kleine Erbschaften gemacht hat und dann hat man das investiert. Mhm. Und jetzt vor allen Dingen halt in Wettbüros. Also wir haben jetzt in einer Stadt hier, größeren Stadt hier in Deutschland, haben wir halt mehrere Wettbüros. Mhm. Wer ist wir? Also noch Geschäftspartner. Ja. Mhm. Und das Ding ist einfach jetzt... das sind doch Goldesel wahrscheinlich, ne, Wettbüros? Ja, das sind wirklich Wahnsinn. Du müsstest dir das reinziehen, was da für einen Leute rumlaufen. Also das ist Wahnsinn, was da jede Woche umgesetzt wird an Summen und auch wie die Leute teilweise Hof und Haus verspielen. Wie gehst du denn da mit deinem Gewissen um, dass du sowas anbietest? Ja, das ist halt das Problem, weil das ist ja das eine Geschäft und dann gibt's halt noch einen anderen Geschäftszweig. Also das jetzt mit den Wetten... Das war am Anfang halt wirklich nett und das hat einem auch viel ermöglicht. Das heißt, man konnte dann wieder andere Geschäfte aufbauen. Aber jetzt irgendwann ist halt der Punkt erreicht, wo man sich dann auch denkt, wie komme ich irgendwie aus der Nummer wieder raus? Mit den Wettbüros meinst du? Ja, weil man hat natürlich dann auch, man sieht das natürlich auch immer, wenn man da mal hinkommt ab und zu und sich das Geld abholt. Und man sieht natürlich, was da für Geschäfte gemacht werden. Mhm. Der Wahnsinn. Aber das ist alles im Rahmen des Legalen, was da abgeht. Ja, das selbstverständlich. Warum bist du denn überhaupt so erpicht darauf, so viele Geschäfte zu machen, wenn du doch letztendlich von der Familie aus schon absolut abgesichert bist? Das ist so ein bisschen mein Credo teilweise auch. Money makes the world richer. Ja, das heißt? Geld macht die Welt reicher. Das Ding ist jetzt, dass ich halt diese Ehrgeiz hatte, möglichst viel Geld zu verdienen. Auch dem Vater das zu beweisen, dass du es kannst? Ja, das war die Sache, weil da waren natürlich immer unheimliche Druckverhältnisse. Das heißt, dann hieß es halt, du musst was machen, Junge, sonst wird nichts aus dir und diese Sachen. Und dann war man einfach gezwungen. Bist du Einzelkind? Nee, ich habe noch Geschwister, ja. Allerdings Halbgeschwister. Und die sind ganz solide tätig. Ich ja auf den ersten Blick auch. Ja, aber eigentlich nicht. Eigentlich nicht eben. Kannst du denn jetzt dein Vermögen, dein privates Vermögen, nur für dich, Tino, kannst du das schon beziffern, wie hoch das ist? Also es ist, ich will jetzt, weil du weißt selber, eben haben die Leute schon rumgeschmissen mit Penthouse, mit Autos und so weiter. Ich bin diskret, was das betrifft. Ich will jetzt nicht hier, weil... Du wirst es nicht groß sagen. Mit großen Summen rumspielen, okay. Aber es ist ordentlich schon. Es ist ordentlich halt. Das heißt, aber es ist so ordentlich, dass du eigentlich gar nicht arbeiten müsstest. Eben, das ist die Sache und das ist natürlich jetzt im Leben auch schwierig, weil man natürlich irgendwie auch Angst hat, dass irgendwie jetzt Leute an einen rantreten und Forderungen stellen. Jetzt verstehe ich nicht, wenn du Bedenken hast mit diesen Wettbüros, finde ich auch eine schäbige Sache, finde ich moralisch nicht sauber, hätte ich ein ganz schlechtes Gewissen, wenn ich sowas machen würde. Warum tust du es dann? Du könntest dich doch da rausziehen und deine Einrichtungssachen da, was du gerade angedeutet hast, weiter als Geschäftsmann betreiben. Das ist völlig richtig. Aber das Problem war ja jetzt, was danach noch kam. Was kam denn danach? Danach kam, dass wir eben auch zwei Partner, die jetzt in der Medienbranche tätig sind, wir haben halt jetzt verschiedene Videos abgedreht. Also das heißt, das nennt sich halt Bumpfights. Das heißt, wir haben halt, man gibt halt Obdachlosen Geld und dann veranstalten die halt irgendwelche Kämpfe. Und der Gewinner kriegt halt dann Alkohol oder Geld oder diese Summen. Was ist denn das für eine Scheiße? Das habe ich ja gar nicht gehört. Findest du das hart? Was? Findest du das hart? Ja, hör mal, hast du noch alle, du gibst Obdachlosen, die filmst du, dass die kämpfen sollen und dann gibt man denen Geld für... Ja, das kommt aus Amerika, also das war eben... Ja, das heißt ja nicht, dass es gut ist, wenn es aus Amerika kommt. Ja, findest du das schlimmer als die Sache mit dem Wettbüro? Ich finde beides... Weil die Sache ist, es war so, die Resonanz eigentlich auch von diesen Leuten war eben so, dass jetzt... Hör mal, ich bin fassungslos. Da kämpfen obdachlose Menschen gegeneinander. Ja. Und die gewinnen... Die gewinnen und dann kriegen die halt eben Geld oder Alkohol oder können auch das halt dann irgendwie sich auszahlen lassen. Und du verkaufst diese Filmchen dann weiter? Ja, wir haben jetzt ein paar abgedreht und was werden die jetzt halt irgendwann dann, das ist ja halt die Frage jetzt, ob wir die halt jetzt in Handel bringen oder ob wir es überhaupt machen sollen. Finde ich den letzten Dreck, ehrlich gesagt. Finde ich ganz schlimm. Ja? Ja, hör mal. Fragst du noch? Ja. Nein, wirklich, weil ich habe jetzt, das war jetzt die Sache, ich habe jetzt noch nicht mit so vielen Leuten darüber geredet. Du machst Geld mit wirklich den Ärmsten unserer Gesellschaft. Mit denen machst du Geld und dann... Ja, aber die kriegen ja auch Geld. Ja, sicher, aber du machst die letztendlich lächerlich in der Öffentlichkeit, indem du sie filmst. Das ist ja wie, als wenn Hunde aufeinander jagen und diese Filme verkaufen. Gib denen das Geld auch so, wenn du was Gutes tun willst. Ja klar, aber die Sache war ja eben so, dass ich immer gedacht habe, eine Hand wäscht die andere. Ja, aber doch nicht auf dieser Ebene. Was ist denn das für ein menschenverachtendes Herangehen an ein Geschäft, wenn du damit Geschäfte machen willst? Da würde ich ja noch fast lieber sagen, dreh Pornos. Das ist noch eine klare Sache, da wird Geld bezahlt und das sind Darsteller und so. Aber das ist ja ganz mies. Da nutzt du ja wirklich die Schwäche der Schwächsten aus, die das vielleicht selbst gar nicht nie machen würden, wenn sie nicht in dieser großen Notsituation wären. Das ist doch furchtbar. Will ich das wirklich, wenn das so stimmt, was du mir erzählst. Ja, ja. Ich bin jetzt gerade ein bisschen irritiert, ob das überhaupt stimmt. Nein, das Ding war halt eben, dass wir jetzt damit angefangen haben. Wir haben jetzt ein paar Sachen abgedreht. Die Sache ist jetzt noch nicht online gegangen. Aber das waren halt so ein paar Nebensachen, die wir jetzt halt gemacht haben, weil man kommt natürlich auch immer, man denkt immer, was kann man jetzt machen, damit die Sachen noch besser laufen. Und das war halt eben mit diesen Büros, dass mich das jetzt auch seit geraumer Zeit ein bisschen halt genervt hat und Ich bin irritiert, gelinde gesagt, von all dem, was du sagst. Ich weiß auch nicht. Ja, also einmal, du hast es ja gerade schon gehört, dass ich es verurteile und ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob das stimmt. Ja, wenn es stimmt. Nein, ist schon okay. Lass uns ganz einfach. Mach ich gerne, wirklich. Ja, ich glaube es dir. Lass es uns ganz einfach so beenden und ich appelliere wirklich auch an den anständigen Kerl in dir, dass du solche Sachen nicht weitermachst. Aber wenn du ein kaufmännisches Talent hast, dann kannst du das in tausend anderen Varianten ausleben, aber ja, nicht. Aber findest du denn Dschungelcamp ist so viel anders? Ach ja, komm, jetzt hör auf. Nein, wirklich, nein, weil du weißt doch selber, da sind, ohne das jetzt wirklich ins Lächerliche zu ziehen, aber du weißt doch selber, da sind Prominente, die werden doch mehr oder weniger auch aufeinander losgelassen und kriegen Geld dafür. Ja, aber das ist mir zu albern, diesen Vergleich zu ziehen und das zu argumentieren. Ich finde dieses mit den Obdachlosen und auch diese Wettgeschichte finde ich moralisch verwerflich. Und ich finde, du sollst da rausgehen und mach was aus deinem Talent auf einer ordentlichen Ebene. Und wir beenden es jetzt, okay? Gute. Dann wünsche ich noch einen schönen Abend. Ja, alles Gute, tschüss. Grüße. Konstanze, 34. Guten Morgen. Hallo. Hallo, Konstanze. Konstanze klingt schon so reich. Ist das so? Naja. Du bist die erste Frau, sehe ich gerade heute, Konstanze. Oh, okay. Also du bist eine wohlhabende junge Frau. Nein, nicht mehr. Nicht mehr? Nee. Dann erzähl mal ein bisschen von dir. Ich habe relativ schnell eine ganz straighte Karriere gemacht in der Werbung, habe über 10 Jahre da gearbeitet, war zum Schluss Marketingleiterin einer börsennotierten AG, einer kleinen, aber immerhin. Das riecht nach Kohle. Ja, man kann ganz gut verdienen. Mhm. Wie viel hast du verdient im Monat? 5.000. 5.000? Mhm. Ich hätte jetzt mehr geschätzt. Nee, es war ja nur eine kleine, aber ich fand das schon für, was war ich da, Anfang 30. Also ich fand das schon ganz gut. Waren die 5.000 netto? Nee, brutto. Brutto, ja. Okay. Aber jetzt kommt der Unterschied. Ja. Also ich habe davon ganz gemütlich gelebt. Glaube ich. Dann habe ich so um die 30 habe ich irgendwann angefangen, das alles in Frage zu stellen. Mhm. Und habe gedacht, eigentlich ist das alles ein Menschenfresser-Business. Da sind mir auch ein paar Sachen passiert mit Leuten, die extremst unehrlich waren. Mhm. Also du hast da viele Leute, die dich angrinsen und dir hinten das Messer reinhauen gleichzeitig und dann am Stuhl sägen und so weiter. Gibt sicherlich auch in anderen Branchen, aber also ich bilde mir immer ein, in der Werbung ist das besonders übel. Werbung ist schon heftig, das glaube ich auch, ja. Ja. Da wird immer sehr viel auf, wir lieben uns alle sehr. Mhm. Naja, wie im Fernsehen. Ja, genau. Mhm. So, und wenn du, ich sage es immer freundlich formuliert, wenn du lange genug in diesem Business bist, dann wirst du irgendwann zum Tierfreund. Um nicht zu sagen zum Menschenhasser. Und dann habe ich da eigentlich keine Lust mehr drauf gehabt, habe überlegt, was ich eigentlich machen könnte. Ja. Bin dann, oder das fällt mir jetzt überhaupt erst ein, bin dann da eigentlich durch einen Zufall, ich hatte einen Freund, der war Hochstapler und hat mir immer erzählt, demnächst schwimmen wir im Geld und du kannst alles machen, was du willst und wenn du willst, kaufe ich dir die Agentur und so weiter. Aber du wusstest nicht, dass das ein Hochstapler ist zu der Zeit? Nee, das habe ich erst später rausgefunden. Ja. Egal, ist auch nur ein kleiner Nebenkriegsschauplatz. Ja. Jedenfalls dadurch hatte ich die Gelegenheit zu denken, was will ich eigentlich wirklich? Ja. Und dann habe ich gedacht, nee, eigentlich will ich das alles nicht mehr und will viel lieber mich um Tiere kümmern. Mhm. Und dann habe ich nebenbei eine Ausbildung zum Tierheilpraktiker gemacht. Ja. Mit dem Ziel, am Ende Verhaltenstherapie für Katzen anzubieten. Und das tust du jetzt? Das mache ich jetzt. Du bist jetzt Tiertherapeutin. Katzentherapeutin. Katzentherapeutin, also genau. ganz spezialisiert. Genau. Katzentherapeutin. Das ist natürlich sehr speziell. Ganz viele Leute wissen gar nicht, dass es das gibt. Habe ich auch noch nie gehört. Kann man davon leben? Noch nicht so richtig. Von was lebst du denn dann? Also ich habe am Anfang, also nachdem ich mit meinem völlig psychopathischen Vorstand in meiner Marketingleitungsposition da gebrochen hatte, hatte ich mich erst selbstständig gemacht mit Werbung, immer mit dem Fernziel, irgendwann diese Katzengeschichte zu machen. Mhm. Die Werbung lief dann erwartungsgemäß erst toll an, dann zahlten irgendwelche Kunden nicht, Drama, Drama. Dann dachte ich, oh scheiße, du brauchst einen Nebenjob, um irgendwie hier Kohle ranzukriegen. Mhm. Dann habe ich diese Katzengeschichte parallel schon mal eine kleine Internetseite gemacht, um irgendwie so ein bisschen was ranzukriegen, da nur ganz bisschen mit verdient. Und das wurde aber irgendwie immer mehr. Also lange nicht das Niveau von früher. Also um mal ein Beispiel zu nennen, diesen Monat habe ich sage und schreibe 600 Euro verdient. Ja, ja. Was kostet eine Katzentherapiestunde? Ich mache einen Pauschalpreis. Ach so. Ich sage immer 80 Euro. Ach so. Und das ist aber 2 Stunden mindestens bei dem Patienten vor Ort. Ja. Muss ja auch noch hinfahren, dann gehe ich damit nach Hause, denke über den ganzen Kram nach, schreibe dir eine Diagnose, rede vielleicht nochmal mit irgendwelchen Kollegen darüber. Mhm. Also so 4 Stunden bist du da dran. Ja, was sind denn das für Fälle, wenn Katzen, wie sind die Katzen drauf, die du behandeln musst? Also es gibt 3 Grundrichtungen, Unsauberkeit, Aggression und Angst. Das meiste ist, dass die halt irgendwo hinpinkeln. Ja. Das hat in den allermeisten Fällen ganz logische Gründe, die aber der Mensch nicht sieht. Mhm. Und dann gehe ich quasi als Dolmetscher hin. Ah, verstehe. Was im Prinzip am Ende mich dann doch wieder zum Menschenfreund gemacht hat. Ja, weil du natürlich jetzt auch mit ganz anderen Menschen konfrontiert bist. Ja. Nämlich auch mit Tierliebhabern. Genau, ja? Und die sind in Sorge um das geliebte Lebewesen und versuchen irgendwie dem zu helfen, können aber einfach nicht besser. Und dann rufen sie mich zu Rate. Mhm. So, und dann helfe ich ihnen. Und ich sage dir, es gibt nichts Schöneres als einen Patientenbesitzer, also ich kooperiere auch mit dem hiesigen Tierheim. Ja. Und es gibt nichts Schöneres als einen Patientenbesitzer, der dich hinterher anruft und sagt, ja, also ich. Wissen Sie, eigentlich wollte ich das Tier ins Heim geben und das war schon beschlossene Sache und ich habe sie auch nur angerufen, weil das Tierheim mich dazu gezwungen hat. Aber mittlerweile kann ich mir das überhaupt nicht mehr vorstellen. Schönes Erfolgserlebnis. Ja, kannst du jede Scheiße, ich habe so große Marken Fernsehkampagnen gemacht. Das ist mir so egal. Also ne, im Vergleich nichts dagegen. Du hast gerade gesagt, dass du im Moment noch nicht davon leben kannst. Hast du noch irgendeinen anderen Job? Ich habe eben diese Werbegeschichte, womit ich mich selbstständig gemacht habe, wo ich nicht mehr große Marken betreue, sondern... Ach so, das läuft so ein bisschen nebenher noch. Ja, ein bisschen Steuerberater oder so, aber viel kommt da halt nicht darum. Also, das ist ja interessant. Da ist eine junge Frau, die sehr erfolgreich war. Und um in der Werbung so weit hochzukommen, wie du es gerade beschrieben hast, ist mir schon klar, das ist schon ein großer Erfolg. Ja. Und dann zu sagen, nee, ich werf's hin. Da habe ich am Anfang auch echt Angst gehabt. und werde Katzentherapeutin. Ja. Ich finde das ja wunderbar. Du bist kein Kandidat. Der Spiegel hat im Moment gerade eine Titelgeschichte, eine Burnout, also wenn Leute völlig... Oh, hatte ich. Alles schon hinter mir. Genau, genau. Das hast du mit der in dem neuen Job mit Sicherheit nicht. Nein. Nee, was sagt aber habe ich alles schon hinter mir. Das ist ja einer der Gründe, weshalb ich dann irgendwann gesagt habe, das geht so nicht. Ich will das auch nicht mehr. Ich habe mich da auch echt nur noch hingeschleppt. Irgendwie. Aber wie klug, dass du so früh schon die Notbremse gezogen hast. Manche ziehen die ja erst mit 40 oder mit 50 gar. Ja, ne? Ja, aber also ich fand schon so um die 30, habe ich schon gedacht, so mein lieber Schwan. Also aber eigentlich. Das ist ja auch eine irre Zeit, in der wir leben, dass schon Ende 20-Jährige Burnout haben und Erschöpfungserscheinungen, die in stressigen Jobs. Ja, ich hatte das schon mit Mitte 20. Wahnsinn. Das meinst du, Agentur, da sind 60, 80 Stunden Wochen völlig normal. Mhm. Und da wird in die Verträge reingeschrieben, irgendwie, wir alle wissen, dass Überstunden üblich sind und deshalb wird darüber nicht geredet, so ungefähr. Also es gibt wirklich Branchen, da werden die Menschen richtig verheizt und verbrannt, ja, ne? Ja, aber und es ist auch, wenn du dir die Leute in den Agenturen anguckst, mit Mitte 30 verschwinden die. Das ist einfach so. Es gibt nur ganz wenige, die über Mitte 30 sind. Genau, und witzigerweise gehen ganz viele in Heilberufe. Das ist mir irgendwann mal aufgefallen. Mhm. Die werden dann alle plötzlich Heilpraktiker und Yogalehrer und so Zeug. Verrückt. Gibt es in der Werbebranche eigentlich Leute, die 55 sind? Ja, wenige. Aber das sind dann die Geschäftsführer. Das sind überwiegend Männer. Ja. Und die haben dann eine eigene Agentur. Und sonst sind es echt irgendwelche, ich sag's jetzt mal ganz fies, bemitleidenswerten Kreaturen, die von irgendeinem alten Kumpel mitgeschleppt werden. Aber und den Absprung vielleicht nicht geschafft haben. Ja, oder sie haben es auf Kundenseite sich rüber gerettet. Ah ja, ah ja. Das geht, aber in der Agentur hast du das ganz selten. Also, das sind ganz viele junge Leute und ich meine, ich kann es ja nachvollziehen, als ich 19, 20 war, ja, da fand ich das toll. Toller Job, und yeah, natürlich, und guck mal, das Plakat, das ist mir zu tun, das ist mir heute so egal. Aber ich höre schon in deiner Stimme, dass du dich richtig wohlfühlst. Ja. Und dass das die wichtigste oder eine ganz wichtige Lebensentscheidung für dich war. Absolut, jeden Tag. Also und das ist auch, ich meine, ich sehe es ja immer noch, ich habe ja nebenbei immer noch ein bisschen diese Werbegeschichte laufen, aber ich glaube ja an diese ganze Universum-Geschichte. Und die schicken mir jedes Mal wieder Botschaften. Das also Universum. Beispiel, ich war völlig verzweifelt, weil ich einen Job nicht gekriegt habe. Also beziehungsweise habe ich mehrfach gehabt jetzt, dass irgendwelche Projekte aus irgendwelchen Gründen nicht geklappt haben, dass Leute in letzter Sekunde meine Idee klauen und dann mit so einem anderen gehen und so weiter. Alles gehabt jetzt, also die letzten, weiß ich nicht, ein, zwei Jahre. Und jedes Mal, wenn ich wirklich völlig down bin und denke, oh, das ist alles grauenvoll und was machst du nur und wovon zahlst du nächsten Monat die Miete, dann klingelt mein Telefon und irgendein Katzenkunde ruft an. Das und Universum hat... Zehn Minuten später lache ich dem wieder ins Gesicht. Das Universum hat ein Auge auf dich. Ja. Liebe Konstanze, das war sehr nett, mit dir gesprochen zu haben. Gratulation zu der mutigen Entscheidung, finde ich sehr gut und viel Erfolg in deinem neuen Beruf, in dem schönen neuen Beruf. Ja, vielen Dank. Tschüss, alles Gute, tschüss. Tschüss. Und ich bin verbunden mit Naomi, die ist 26. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Naomi. Eine reiche junge Frau? Ja, genau. Wie reich bist du? Darüber möchte ich eigentlich nicht sprechen. Wie kommt es, dass du reich bist? Ich habe das Geld kurz nach meiner Geburt schon geerbt. Von wem? Meiner Großtante. Ah. Was haben wir? Kennen sie nicht. Also, wie gesagt, sie ist kurz nach meiner Geburt schon verstorben. Woher hatte die Großtante so viel Geld? Sie hat für die Vereinten Nationen gearbeitet. Das ist alles, was ich weiß. Ach, mehr weißt du gar nicht? Mehr weiß ich darüber nicht. Und das Geld wurde dann festgelegt und wann ab wann durftest du darüber verfügen? Ja, die Sache war die, meine Eltern wurden als Vermögensverwalter eingetragen. Ja. Und dann haben die dafür gesorgt, dass ich eben die besten Schulen und so weiter besuchen konnte. Ja. Ich habe auf 5 Kontinenten gelebt. Ja. Ich habe insofern meiner Kindheit eigentlich immer schon mit dem Geld gelebt, glaube ich. Ach so. Soweit ich weiß. Du lebst jetzt in Deutschland? Ja, mittlerweile lebe ich in Deutschland. Ich habe davor bis 2004 für 4 Jahre in Kapstadt gelebt. Mhm. Davor in Tokio. Wow, eine Weltenbürgerin. Ja, genau, ich bin eine Weltenbürgerin. Gehst du einem Beruf nach oder lebst du von deinem Vermögen? Nein, im Moment gehe ich keinem Beruf nach. Ich glaube, ich leide an Depressionen, aber so sicher bin ich mir da auch nicht. Aber ist es so viel Geld, dass du ganz, ganz locker davon leben kannst und uralt werden könntest mit dem Geld? Ja, also arbeiten müsste ich nicht mehr. Da muss ich niemanden den Arbeitsplatz streitig machen. Ja, also wir reden von einem Millionenvermögen. Ja, so sieht das aus. wenn du dich so mit anderen jungen Leuten vergleichst, die vielleicht ganz aus normalen Verhältnissen kommen, wie empfindest du dich und dein großes materielles Glück? Es ist so, dass nicht viele Leute wissen, dass ich Geld habe. Ach so. Ich lebe in einer Vier-Zimmer-Wohnung zur Miete. Mhm. Vier Zimmer sind schon viel für eine Person, das weiß ich auch. Ja. Aber die Leute denken halt, dass ich einem Beruf nachgehe, selbst meine, in Anführungszeichen, engsten Freunde hier. Ach, denen spielst du vor, du gehst einem Beruf nach? Ja, selbstverständlich. Ach. Ich habe so viele schlechte Erfahrungen im Leben gemacht. Auf 5 Kontinenten haben die Leute versucht, mich auszubeuten. Ja. Immer wenn die gewusst haben, dass du schwer reich bist, haben die sich an dich gepappt. Ja, genau. Und du hast jetzt in Deutschland keinen Menschen, keinen nahen Freund, der weiß, dass du so vermögend bist? Nein, das Finanzamt weiß Bescheid und sonst weiß es eigentlich niemand. Meine Bank, okay. Und du hast auch keinen Partner, keinen Freund? Nein, leider nicht. Ich finde es auch ganz, ganz schwierig, Kontakte zu knüpfen, weil ich meine, ich lerne dann auch Leute kennen. Mhm. So ist das nicht. Ich bin 26. Du gehst aus? Ich gehe aus, selbstverständlich. Mhm. Und dann lerne ich Leute kennen. Die haben dann einen Job, ein total normales Leben, alles ist gut. In dem Moment, wo die wissen, dass ich Geld habe, lassen die entweder ihren Job schludern oder sagen ihren Kollegen, ach, eigentlich bräuchte ich gar nicht zu arbeiten. Dann musst du dir Leute suchen auf deiner Ebene. Ja, aber die Leute, die auf meiner finanziellen Ebene sind, sind oft so, weiß ich nicht, oberflächlich. Mhm. Im Leben kommt es nicht darauf an, die tollste Limousine zu fahren, wenn ein Käfer, ein Golfkäfer oder ein VW-Käfer mich auch ans Ziel bringt. Mhm. Was sagst du denn den Bekannten, die dich umgeben, was du beruflich machst? Ach, ich erzähle denen, dass ich als Verkäuferin arbeite. Einige denken, dass ich Eventmanagerin sei. Das ist ja verrückt. Ja. Und was machst du den lieben langen Tag? Ach, was nicht. Ich sitze vorm Fernsehen, so wie jetzt, und gucke Domian. Ich gehe mir davon aus, dass du eine Top-Schulausbildung auch hast. Ich habe ein Abitur gemacht, ich habe ein Studium beendet, ich habe Jura studiert. Ja, und keine Lust, irgendwie in einem für dich interessanten Beruf zu arbeiten? Ich versuche es immer wieder. Es kommt dann immer bis zu einem Punkt und dann sage ich, okay, was mache ich hier? Besser, ich gehe wieder irgendwo in die Welt. Ich bin gerne Weltenbürger. Ich reise gerne. Ich bin ein Backpacker. Dann mach es doch so. Du bist eine reiche Frau. Eine offensichtlich sehr reiche junge Frau. Du hast eine tolle Ausbildung, bist Juristin. Du bist ein Weltenbürger. Du sprichst wahrscheinlich viele Sprachen fließend. Oh yes, I do. So. Du könntest doch das ist so viel, was du hast. Nimm es doch in die Hand und tu Gutes damit. Ach, ich spende sehr viel Geld. Nein, es geht gar nicht um Spenden. Werde Mitarbeiter in einer Hilfsorganisation. Organisiere große Charity-Veranstaltungen. Irgendwas, was dir liegt. Aber tue etwas mit dem, was das Schicksal oder wer auch immer dir gegeben hat. Das ist doch eine Schande, wenn du in deiner Vier-Zimmer-Wohnung sitzt und gar nichts machst. Das ist alles schön und gut, aber das hört sich auch toll an, eine Hilfsorganisation oder so. Was hinter diesen Hilfsorganisationen abläuft, das wissen die Menschen. Verstehe nicht. Doch, weiß ich auch. Aber es gibt auch gute. Setz dich auf den Hosenboden und such dir eine gute aus. Und geh nach Afrika, also geh in die dritte Welt, geh irgendwo hin und mach was. Ich glaube, dass es für dich so gut auch wäre, weil du ein gutes Gefühl bekämst. Ich bin durch ganz Afrika gereist. Ich habe den Menschen statt mit einer Hilfsorganisation und über Umwege und Bürokratie und so irgendwas zu ermöglichen, habe ich gesorgt, dass die Kinder zur Schule gehen. Ich habe dafür gesorgt, dass die Dörfer Essen haben. Ich habe dafür gesorgt. Ja, ist doch gut. Warum machst du es nicht weiter? Ich bin ein bisschen ausgebrannt. Ich brauche eine Pause. Und du hast gerade gesagt, dass du auch unter Depressionen leidest. Ja, ich habe oft das Gefühl, dass das Geld, so viel wie es mir gibt, genauso viel versperrt es mir auch. Bist du in einer Behandlung? Nein, gar nicht. Oh Gott, nein. Aber müsste ich ja ein Krankheitsbild oder so haben. Ja, aber es wäre auch nicht schlecht, wenn du dir Hilfe suchen solltest, würdest. Ja, das ist so ein bisschen komisch, denn die meisten Leute, ich meine... Naomi, ich muss unterbrechen, weil die Sendung gleich rum ist. Wir rufen dich gleich nochmal an, einverstanden? Ja, bitte. Okay, danke. Bis gleich. Tschüss. In der Technik Uwe Petersen und Julia Jochum. Morgen offene Sendung, eine Radio 1 live, wieder Fernsehen. Bis dahin.